4b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie die Fragen und antworten Sie mit Hilfe der Lösungen aus 4a. 1. Wie alt wird Henschle heute? Er wird 80 Jahre alt. 2. Was ist das Geburtstagsgeschenk von Henschles Kollegen? Sie spielen für ihn ein Konzert in der Philharmonie. 3. Was für einen Eindruck macht Henschles Gesundheit? Er macht den Eindruck, als wäre er viel jünger als 80 Jahre. 4. Wann lernte er Klavier spielen und wann gab er sein erstes Konzert? Mit 4 Jahren lernte er Klavier spielen und mit 12 gab er sein erstes Konzert. 5. Was passierte im Zweiten Weltkrieg? Henschles Vater starb und er musste arbeiten, damit die Familie genug zu essen hatte. 6. Wie war es möglich, dass Henschle weiter Klavier üben konnte? Die Familie wohnte bei dem Inhaber eines Klaviergeschäfts. 7. Wo lernte er seine Frau kennen und wo lebten die beiden dann? Er lernte sie am Konservatorium kennen und sie lebten dann in Berlin. 8. Wann war die Scheidung von Henschles erster Frau? Als ihr Sohn 4 Jahre alt war. 9. Warum veränderte sich sein Klavierspiel in dieser Zeit? Weil er traurig war. 10. Wo gab Henschle hauptsächlich Konzerte und wo lebte er mit seiner zweiten Frau? Er gab Konzerte in der ganzen Welt und lebte mit seiner zweiten Frau in New York. 11. Wo wollte Henschle im Alter leben? Er wollte wieder in Deutschland leben.